Eine neue Folge MT5. Heute können sich alle Generäle aus dem wirklichen Norden freuen, denn es geht um die Free Folk Hero Box 1. Die bespreche ich mit dem Free Folk Experten Deutschlands. Und ich muss mich leider entschuldigen, denn die Soundqualität ist gerade bei mir nicht so gut. Aber ich glaube, der Inhalt ist so interessant, dass es trotzdem wert ist, diese Folge zu hören. Also schon mal Entschuldigung und ich hoffe, ihr könnt darüber hinwegsehen und beim nächsten Mal wird es dann besser. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Hier ist Marcel und heute ist ein Novum. Ich bin nicht alleine hier, sondern ich habe einen Gast da und der kann sich jetzt einfach kurz mal selber vorstellen. Ja, hallo, ich bin Micha, komme aus Sachsen und ja, bin auch ein Song of Ice and Fire Spieler seit der ersten Stunde. Genau, das haben wir uns vermutlich schon gedacht, weil du hier im Podcast bist. Spielst du denn noch andere Tabletop-Systeme? Inzwischen nicht mehr ganz so viele, muss ich zugeben, aber ja, ich spiele noch andere. Flames of War, Team Yankee, Infinity. Was haben wir denn noch? Micronauts. Ja, das sind schon ein paar. Das sagt mir alles sehr, sehr viel, aber vielleicht können die Hörer ja damit was anfangen. Ich bin ja auch noch bei X-Wing mehr unterwegs und beim Middle-Earth, aber heute geht es natürlich um das Song of Ice and Fire. Du hast eben ja schon gesagt, du warst seit der ersten Stunde mit dabei. Das heißt, ich vermute, seit dem Kickstarter. Bist immer noch dabei. Was gefällt dir denn so besonders an dem System? An dem System gefällt mir die Geschwindigkeit der Spiele, also dass man eine extreme Intensität und Spieltiefe in relativ wenig Zeit komprimiert hat. Das heißt, man kann an einem Tag, auch vor allem an einem Turniertag, viele Spiele machen, sehr abwechslungsreiche Spiele machen und jedes Spiel ist extrem intensiv und fordernd. Also ich mag Bier- und Brezelspiele, wo so alles stundenlang dahin plätschert, überhaupt nicht. Darum kam mir Song of Ice and Fire sehr entgegen. Ja, ich finde auch gerade dieses abwechselnd Aktivieren macht für mich vor allem den Reiz aus, genau, weil da diese Entscheidungen forciert werden. Genau. Was man, und man ist die ganze Zeit dabei, man hat keine Aussätze, sondern man muss die ganze Zeit hochkonzentriert sein und hat quasi kaum Bedenkzeit, man ist immer voll im Spiel. Ja. So, jetzt, du hast gesagt, ab dem Kickstarter, das heißt, du hast vermutlich von Stark, Lannister und Neutral noch von allen was? Nee, Starks habe ich komplett abgestoßen. Der Spielstil hat mir einfach nicht zugesagt. Ich habe mich erstmal primär auf die Lannisters konzentriert, weil das, ja, dieser kontrolllastige Spielstil ist meins, das mag ich sehr. Ja, und Nachtwache ist zum Glück auch komplett an mir vorbeigegangen. Das fand ich nicht toll. Sind die ganzen Stark-Fanboys sind dann dort aufgesprungen. Und dann wurde aber irgendwann das Free Folk angekündigt und ich liebe diese Massenarmeen. Die Minis sahen so cool aus. Ja, und irgendwie bin ich dann schwach geworden. Genau, aus dem Grund bist du jetzt auf Ihrem Podcast, denn wir werden heute ein bisschen über das Free Folk sprechen, über die Neuigkeiten, die da angekündigt wurden. Und da ich das selber nicht gespielt habe und du so quasi der Einzige bist, den ich kenne, der das überhaupt hat, habe ich mir da versucht, mit dir ein bisschen die Expertise reinzuholen. Ich habe ja auch gehört, du hast schon einige Testspiele gemacht, das heißt, am besten auch an die Hörer, hört er auf das, was er sagt und nicht so sehr auf das, was ich sage, denn ich habe mir nur die Karten durchgegeben. Naja, es waren auch erst zwei Testspiele, aber ja. Ich hoffe ja, das Turnier gibt dann einiges mehr an Input. Ja, vielleicht können wir danach ja auch nochmal eine kurze Besprechung machen, wie das Ganze so ist. Ja, gerne. Genau. Erst einmal anschauen wollen wir uns jetzt die Follower of the Bone. Und danach werden wir die Heldenbox einmal besprechen. Die ist da noch nicht raus. Mal schauen, wann die uns vor allem hier in Europa dann erreichen wird. Aber ein paar Gedanken zu den Karten, die geliebt werden, können wir uns ja schon machen. Genau. Fang einfach mal mit den Follower of the Bones an. Ist eine Einheit, kostet 6 Punkte. Das sind quasi die zu dem British Shirt. Das heißt, denen man auch Serie mit den ganzen Knochen am Körper gesehen hat, gehören. Und die haben eine Bewegung von 5, haben ein recht starkes Attackenspiel mit einem 3-Plus-Trefferwurf, 8 Würfeln beim vollen Ranks, dann bei einem zerstörten Rank nur noch 5 und bei 2 zerstörten Ranks nur noch 3, nehmen also ziemlich stark ab, haben einen Verteidigungswert von 5, also nicht ganz so gut, aber im Free-Folk ist es ja relativ einen Moralwert von 57 und die Fähigkeit Horrific Visage, die wir auch jetzt bei den Golden Blackhearts angekündigt haben. Jedes Mal, wenn eine feindliche Einheit einen Nahkampfangriff gegen diese Einheit macht, musst du davor erstmal einen Paniktest. So, jetzt an den Experten, was hältst du von dieser Einheit? Ja, interessant, es sind zwei Raider-Einheiten, ne? Also das Attackenprofil ist natürlich für Freefolk-Verhältnisse echt gut. 8-5-3 auf 3+ Treffen, das haut halt richtig rein im Vergleich zu den anderen Units, die bis jetzt bekannt sind. Die Verteidigung ist halt miserabel, muss man so sagen. Und ich denke, da schützt auch die Horrific Visage nicht. Also es kommt halt auf den Gegner an, wenn man, aktuell sind ja relativ viele Gegner moral immun unterwegs. Daher schätze ich diese Einheit für, naja, sie ist sehr speziell. Also ich denke, man braucht einen spezialisierten Bild ringsrum, damit diese Einheit wirklich gut zur Geltung kommt. Gegen andere Freefolk Armies wird die super sein. Gegen zum Beispiel Starks oder auch Lannister mit ihren Lannister Guards. Boah, nicht so prickelnd. Das heißt, du würdest vom Gefühl her eher sagen, zwei Raider-Einheiten statt eine von denen. Ich würde sagen, wenn man zum Beispiel den Charakter, der nachher noch besprochen wird, dabei hat, der den Moralwert und den Paniktest wiederholen lassen kann, wenn man solche Elemente dort in die Armee einbaut, dann können die durchaus sehr interessant werden. Also wenn man davon ein bis zwei Units vielleicht in die Armee reinstreut, eben auch um vielleicht mit offensiven Charakteren den Damage-Output noch ein bisschen mehr zu pushen und sie ja, so in der zweiten Reihe laufen zu lassen. Also das sollen nicht die sein, die als erste vorne in den Gegner reinstürmen, sondern dann eher diejenigen, die dann den zweiten Schlag ausführen und den Gegner bestrafen, beziehungsweise den Gegner eher hemmen, auf sie drauf zu schlagen. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns auch direkt mal dann in der Heldenbox die Charaktere an. Als erstes habe ich hier aufgeschrieben The Weeper. Ich fange einfach mal an, wir werden das einfach abwechselnd so ein bisschen die Regeln vorlesen und dann unsere Gedanken dazu sagen. The Weeper kann man als Commander oder als Attachment spielen. Als Commander ist er auch ein Attachment und hat die Fähigkeit Horrific Reputation. Ist eine Order, kann man also nur einmal pro Runde einsetzen. When an enemy unit within long range would pass a panic test, das heißt, wenn eine feindliche Einheit in long range einen Paniktest bestehen würde, you may force that unit to reroll any dice for that test, das heißt, man darf ihn einen der beiden oder beide Würfel wiederholen lassen, und zusätzlich hat er noch die Fähigkeit Cut Them Down, die man von Ramsey schon kennt. Wenn eine gegnerische Einheit, die im Kampf mit seiner Einheit ist, einen Paniktest verpasst, dann erleidet sie zwei zusätzliche Wunden. Und ich denke, das ist auch eine von denen, die du eben schon gemeint hast. Genau. Das ist also die Order, Horrific Reputation, finde ich richtig, richtig gut. Sie ist nicht auf Panik-Token angewiesen, das heißt, sie funktioniert zum Beispiel auch bei Einheiten wie der Anagard oder der Kingsguard. Also darum finde ich die Order ziemlich gut. Es ist in Long Range, ist auch klasse. Ja, wie gesagt, super, super Charakter. Würde ich zwar nicht in eine Einheit Follower of the Bones stecken, sondern eher in eine Einheit, beziehungsweise würde ich eher in eine Einheit Cave Dweller stecken, aber ansonsten sehr cooler Charakter. Ja, genau, man hat halt quasi auf jeder Einheit des Gegners einen Panik-Token liegen für das Wiederholen, ne? Genau, ja. Sogar noch besser, man wann wird das, wenn Emmy would pass a panic test, ist ja der Trigger, das heißt, wenn er den bestehen würde. Das ist ein anderer Trigger als der Panik-Token, das heißt, theoretisch müsste das mit dem Panik-Token stacken. Ja, stimmt. Man kann ja erstmal den Panik-Token einsetzen, um einen das neu würfeln zu lassen, und wenn das dann immer noch bestehen würde, dann kann man ihn nochmal neu würfeln lassen. Ne? Wobei man einen anderen Würfel nehmen müsste, denn man darf ja nicht die schon geworfen, schon gerollten Würfel wieder würfeln lassen. Ich meine, geht das nicht, wenn man verschiedene Trigger hat, dass man das mehrfach? Nee, jeder Würfel darf pro Spieler nur. Ach, pro Spieler, stimmt, die Begrenzung war pro Spieler. Okay. Ja. Insofern ist halt auch ein bisschen, man darf halt nicht, wenn der Gegner ihn schon verpasst hat, ihn dann mit der Order zum Beispiel eine höhere Zahl, die da noch dabei war, nochmal neu würfeln lassen, um, oder allgemein neu würfeln lassen, um noch mehr verlieren zu lassen. Aber auf jeden Fall ist das eine starke Einheit und da kann man dann auch sicher eventuell von den Follower of the Bones 1-2, um einfach diese mehr Paniktest zu haben. Genau, ja. Dann kurz noch das Attachment, sobald ich sie gefunden habe. Oder wollen wir vielleicht erst noch die Taktikkarten von ihm durchgehen? Ah, klar, gut, dass du es sagst. Taktikkarte. So. Meine Laden gerade, genau. Ja, okay. Wir haben Agonizing Death. Wenn eine feindliche Einheit zerstört wurde, dann müssen alle anderen feindlichen Einheiten, die in kurzer Reichweite zu diesem Feind waren, ein Panik mit -2 machen. Nett. Wirklich glaub, nett. Allen gegen andere Free-Folk-Spieler auch, oder? Weil die relativ viele Einheiten haben und dann viel in Short-Range sein könnte. Ja, also ja, das auf jeden Fall. Ansonsten natürlich gegen alle anderen auch moralanfälligen Armeen, beziehungsweise bei Lannisters einfach mal um in einer Runde, wenn man das, also wenn man ja, zu Beginn einer Runde gleich eine Einheit zerstören kann, kann man damit relativ viele Lannister Guard Captains triggern und ja, damit die ganze Armee in einem gewissen Bereich schwächen. Genau, die müssen sich dann halt immer überlegen, ob sie dann schon den Guard Captain einsetzen oder ob sie halt darauf warten, dass sie noch angegriffen werden, um das Lannister Supremacy zu haben. Genau. Aber wenn sie ihn halt nicht einsetzen, kann es mit -2 auch mal gut sein, dass schon einige weglaufen. Genau, ansonsten ist der Trigger eben, wenn ein Enemy Combat Unit ist destroyed, relativ schwer zu erreichen für Freefolk. Also kommt es natürlich auch wieder auf den Gegner an. Kann natürlich sein, dass man die Karte in Runde 1 zieht und dann kann man eigentlich gewiss sein, dass man sie frühestens in Runde 3 oder 4 ausspielen kann. Das heißt, du würdest sie dann eher wegwerfen? In oder? Runde 1 wahrscheinlich schon, ja. Ja, ich finde das immer toll, auch die, wenn eine freundliche Einheit zerstört wurde, Karten, wenn man die direkt am Anfang zieht, dann denkt man sich immer, ah, die Effekte sind ja eigentlich toll, aber nee. Genau. Verhalten. Am tollsten ist, wenn man sie dann weglegt am Ende der ersten Runde und direkt die zweite davon wieder zieht. Das stimmt, ja. Als zweite Taktikkarte haben wir Price of Failure. Wenn eine freundliche Kampfeinheit eine Attacke macht, bevor man die Würfel würfelt, darf ich entscheiden, dass alle Würfel automatisch Hits sind. Aber man muss trotzdem noch würfeln und für jeden, der kein Hit gewesen wäre, bekommt die eigene Einheit eine Wunde. Ja, das ist halt eine sichere Bank, ne? Also was heißt eine sichere Bank? Wenn du halt gerade Schaden durchbringen musst, dann spiel diese Karte. Zum Beispiel bei Sparewise, also das ganze Gerödel, was auf 4+ trifft und vielleicht noch irgendwelche Sonderfähigkeiten hat, diese Karte. Ja, und vor allem gerade beim Freefold ist es ja allgemein so, dass man nicht unbedingt so traurig ist, wenn die eigenen sterben. Das stimmt, ja. Also auch wenn man die Karte hat und es bietet sich halt gerade nichts anderes an und man hat so eine Einheit Raiders, die nur 3 Punkte kostet oder so, denke ich, kann man auch einfach mal diese Sets rausmachen, oder? Ja, das auf jeden Fall, wenn man gerade nichts anderes hat, auf jeden Fall. Die Wunden tun wirklich nicht weh. Okay, dann haben wir noch Reckless Slaughter. When a friendly combat unit makes a melee attack, before attack dice are rolled. Das heißt, das ist der gleiche Trigger wie bei der letzten Karte, wenn man eine Nahkampfattacke macht, bevor die Würfel geworfen werden. Dann kann man sich jetzt entscheiden, dass die oder die Karte gibt einem dann 3 zusätzliche Würfel und Wishes, das heißt, der Verteidiger bekommt -2 auf den Paniktest. Aber man hat quasi auch wieder einen Nachteil, nämlich nachdem die Attacke abgehandelt wurde, wird der Angreifer vulnerable. Also also ich finde die Karte beide super, da man halt einen Vorteil bekommt, aber auch wieder den Nachteil dafür in Kauf nehmen muss. Und das gefällt mir in Spielen immer richtig gut, weil man halt nicht die Karten einfach so raushauen kann, sondern ein bisschen drüber nachdenken muss. Gut, wobei natürlich der Nachteil beim Freefall Vulnerable, ja, sehe ich nicht so richtig als Nachteil an. Klar, bisschen mehr Schaden kommt durch, aber das ist dieser Bonusschaden durch Vulnerable ist so gering, dass man das auch fast ignorieren kann. Also plus 3 Attack Dice und Vicious sind großartig. Gerade in Kombination, das Vicious halt wieder mit seiner eigenen Fähigkeit, um dann noch mehr Schaden durchzubringen. Genau, das ist zum Beispiel, diese Karte finde ich zum Beispiel sehr gut für die Follower of the Bone. Die haben noch keinen Vicious, die haben gar keine Sonderregel beim Angreifen, treffen dafür auf 3+. Mit nochmal 3 zusätzlichen Dice sind sie bei 11 Attacken mit Vicious. Das kann knacken. Auf jeden Fall. Schade ist natürlich, dass die den gleichen Trigger hat wie die andere Karte. Das heißt, die kann man nicht in Kombination spielen. Das werden wir auch noch bei Commandern sehen. Das sehe ich immer so ein bisschen kritisch. Das stimmt, ja. Refold-Experte, wie viele andere Karten haben wir denn noch, die zu dem gleichen Zeitpunkt triggern? Oh Gott, da müssen wir das Tactic-Deck natürlich auswendig kennen. Aber ich denke, es sind gar nicht so viele. Ich sehe 2. Ja, ich wollte gerade sagen. Nämlich Group Assault und Distraction Tactics? Nee, Distraction Tactics ist für den Gegner. Okay, dann ist tatsächlich nur eine. Eine, genau, eine einzige. Wenn man dann 3 Karten hat, die zur gleichen Zeit triggern. Ja. Ich finde, zusammenfassend kann man so ein bisschen sagen, dass er einerseits diesen Panik-Aspekt hat und andererseits halt so einen aggressiven im Nahkampf, wobei er auch relativ wenig Rücksicht auf die eigenen nimmt. Genau, also ich denke, er macht sich super in einer Armee, die ein bisschen Fleisch hat, also zum Beispiel durch Raider, und dann wenige, ich würde sagen so 2 bis 3 elitäre Einheiten, elitär beim Freefolk, ja, die ein bisschen stärker zuhauen, also Cave Dweller, Follower of Bone, sowas in der Richtung, also wo dann diese offensiven Karten gut zum Tragen kommen, also irgendwas mit Moraleffekten, da ist er, passt er sehr gut rein. Genau, das Ganze kann man dann vermutlich auch mit ein paar Cave Dweller Alphas auch verstärken, um in diese Nick Token zu kommen. Genau, ja. Und dann wird das Ganze, glaube ich, auch schon recht lustig. Ja. Wenn man nicht zu sehr auf seine eigenen Rücksicht nimmt, auch immer ganz amüsant zu spielen. Auf jeden Fall, ja. Es hat natürlich wieder das Problem, dass man dann gegen moralimmune Armeen vielleicht etwas aufgeschmissen ist. Aber gut, dafür sind die Einheiten des Freefolk, vor allem auch die Cave Dweller, relativ flexibel, um eben auch mit Sundering noch Schaden zu machen. Das finde ich bei denen auch wirklich sehr interessant, dass die halt sich selber das auswählen dürfen. Das heißt, theoretisch kann man sich dann ausrechnen, was am besten wäre. Und man hat halt die Flexibilität gegen jede Armee. Genau. Und ich in jedem Podcast quasi betone, man kann ja auch immer 2 Listen zu einem Turnier mitbringen. Das heißt, wenn man gegen so moralimmune Gegner spielt, kann man dann eventuell die andere Liste einsetzen. Wobei man das, na gut, je nachdem wie die Regelauslegung dann im FAQ geklärt ist, eventuell gar nicht mehr weiß. Ja, genau. Das ist noch so ein bisschen unklar oder auch, also wir spielen es so, dass man die Liste vom Gegner vorher sieht, weil ich einfach dieses, auf dem Turnier sieht man sowieso, was andere Leute spielen. Genau, und, ja. Müssen wir jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Genau. Ich kenn's auch genauso und ja, daher absolut richtig, wenn der Gegner, wenn man sieht, der Gegner hat eine moralimmune Liste, ihn nicht spielen. Genau. Und wenn es mehr Fraktionen gibt, dann wird es vermutlich noch eher so sein, dass manche Fraktionen, da weiß man halt, dass sie diese moralimmune Liste nicht aufstellen können. Genau. Da geht dann auf jeden Fall auf. Okay, noch kurz, die Attachment-Version kostet 2 Punkte, hat, wo wir eben über die Lannister und Moralimmune geredet hat, die Order at any cost. Das kennen wir vom Guard Captain, wenn eine Einheit einen Paniktest verpassen würde. Das heißt, wir können erstmal würfeln und versuchen, ihn zu bestehen. Dann können wir ein Modell töten von unserer Einheit, um den Test doch zu bestehen. Und noch einen weiteren Befehl hat er, nämlich das gleiche wie eben das Horrific Reputation. Wenn der Gegner einen Test verpatzen würde, dürfen wir ihn den neu lassen. Ich glaube, das At Any Cost ist ziemlich gut fürs Recall, oder? Ja, die Sache ist, ja, es ist gut für Unterstützungseinheiten, die sonst vielleicht mit der Krone zum Beispiel rausgesäppt werden. Also das Attachment kann ich mir gut vorstellen in der Einheit Trapper oder vielleicht auch Raider, die eher etwas zurückbleibt und dann vorne das Horrific Reputation verteilt für die anderen kämpfenden Einheiten. Also ihn dann eher eine Unterstützungseinheit, die keinen Kampf sieht, einfach nur damit er eben nicht mal weggesappt wird. Und auch mal einen Impact von irgendeiner anderen Einheit, keine Ahnung, Cutthroats oder so überlebt. Ja, genau, in der Einheit. Das Problem beim Prefolk ist ja, dass die auch durch die Nahkämpfer alle so schnell sterben. Das heißt, in der Einheit, wo der ganz vorne steht, hat man da vermutlich nicht so lange was davon. Korrekt, genau. Meinst du denn, die 2 Punkte sind angemessen dafür? Ja, ich denke schon. Also, ja, 1 Punkt wäre zu günstig, 3 Punkte definitiv zu viel. Ich würde ihn bei 1,8 sehen, aber gut, das geht nicht. Nee, also ich denke, es ist auf jeden Fall angemessen. Die Horrific Reputation ist einfach eine ziemlich starke Fähigkeit. Noch eine kleine Anmerkung, wo wir eben schon bei den Exkursen waren. Ich bin echt mal gespannt, dass, falls sie irgendwann in ferner Zukunft mal eine neue Edition machen, ob sie dann mit den Punktkosten hochgehen. Also, dass sie zum Beispiel sagen, die normale Größe ist jetzt 80 Punkte und wir verdoppeln alles so, um einfach die Zwischengröße noch zu haben. Ja, das wäre sinnvoll. Haben andere Spiele auch gemacht. Ja, genau, X-Wing zum Beispiel gerade. Ja. Genau, möchtest du dir mal den nächsten Commander rauspicken? Ich wäre jetzt einfach von oben durchgegangen und da wäre die gute Hammer dran. Erstmal die Commander-Version. Dann also, Hammer Vanguard Commander, also ja, die hat 2 Fähigkeiten. Die eine ist Order Superior Flanking. Wenn eine freundliche Einheit in langer Reichweite einen Gegner in der Flanke oder im Rücken angreift, bevor irgendwelche Attacken gewürfelt werden, bekommt die eigene Einheit 3 zusätzliche Attack Dice und der Gegner wird vulnerable. Das kann schon mal den Unterschied machen zwischen auslöschen und nicht auslöschen. Diese Fähigkeit. Ja, ich denke auch, das ist verdammt hart, oder? Plus 3 Attacken und vulnerable. Ja. Also das klingt, gerade wenn man in der Flanke ist, dann ist meistens das vulnerable noch stärker und die Attackenwürfel auch. Genau. Zumal dann ja noch der Moralmodifikator kommt und so weiter und so fort. Und wenn man das noch mit ihrer Taktikkarte, zu der wir dann gleich noch kommen werden, anwendet, dann ist das wirklich bärenstark. Die nächste Fähigkeit wäre noch Vanguard Commander. Jedes Mal, wenn man das Manöverfeld besetzt, kann man eine Commander-Taktikkarte, das heißt eine der 6 Karten von Hama, zurückholen. Aus dem Discard-Pile in die Hand. Ja, wenn man relativ zeitig ihre Taktikkarten zieht und benutzt, dann ist das auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Ja, zumal das Prefolk ja sowieso sehr stark auf die Manöverzone setzt. Und die Taktikkarten finde ich auch ziemlich cool. Lies uns die doch auch mal vor. Ja, dann hätten wir zuerst mal Diversion Tactics. Wenn eine freundliche Combat-Einheit attackiert wurde, dann darf eine andere freundliche Unit in langer Reichweite ein freies Manöver machen. Wenn man das Manöverfeld kontrolliert, kann man sogar sich auf der Stelle drehen, pivoten und dann eine freie March-Action machen. Also ähnlich der Taktikkarte von der Night's Watch. Finde ich richtig gut, um ja, zum Beispiel eine Opfer-Unit vorzuschieben, die angreifen zu lassen und dann eine andere, deutlich stärkere Einheit umpositionieren zu können. Da man ja danach dran ist, das heißt, der Gegner macht seinen Zug, macht seinen Angriff, man nutzt seinen Zug, um eine starke Einheit umzupositionieren, kann man dann mit der starken Einheit direkt im Anschluss zuschlagen, ohne dass der Gegner irgendetwas dagegen tun kann. Ja, ich glaube, das hilft auch ziemlich dabei, mit der Masse, die man bei Prefold ja meistens hat, klarzukommen. Da man ja, um überhaupt seine Einheiten ordentlich an die Gegner ranzukommen, halt auch in die Flanke und so kommen muss. Und hier mit dem, gerade wenn man das Manöver hat, einfach so einen freien Marsch, da ist es nicht so schwierig, in die Flanke zu kommen und dann möglicherweise sogar drei Einheiten schnell an den Gegner zu bekommen. Das ist es auch ohne die Taktikkarte nicht, muss ich so aus der Spielerfahrung jetzt sagen. Also mit dem Freefall kommt man auch ohne solche Manöversymbole und Taktikkarten sehr gut in die Flanke und auch mit drei oder vier eigenen Einheiten an einen Gegner ran. Okay, da bin ich tatsächlich mal, das stelle ich mir etwas schwieriger vor, aber wie gesagt, du hast die Erfahrung, dann bin ich mal gespannt, auf Berichte, wo du das dann unter Beweis stellst. Die nächste Taktikkarte, willst du sie machen, Force March? Am Anfang der Runde kann man mit einer Infanterieeinheit, wichtig, auch wieder ein Pivot machen und darf dann eine freie Marschaktion machen. Dafür wird die Einheit aber weakened. Das heißt, ja, ich denke mal, das kann ganz nett sein, um eben eventuell in eine Flanke zu kommen, aber der Angriff danach ist halt dann sowieso schwächer. Das heißt, eher würde ich das sehen, um in wichtige Positionen zu kommen, um Gegner zu blocken und sowas. Oder halt schon mal einen Objective zu besetzen und dem Gegner dann zu sagen, okay, du musst erstmal diese Einheit runterhauen und dich damit beschäftigen. Genau, so sehe ich das auch. Also entweder, wenn man die Karte relativ zeitig im Spiel zieht, um die eigene Armee, die eigene Schlachtlinie etwas zu entzerren, oder dann eben wirklich, um den Gegner unter Druck zu setzen und schon mal Objectives zu besetzen. Ja, auf jeden Fall eine richtig schöne Karte. Das sind so. Da kommen Vielleicht sie. auch, um eine zu retten. Jetzt haben wir ein bisschen durcheinander geredet. Aber man kommt damit ja auch eventuell aus einem Sichtwinkel raus, mit einer angeschlagenen Einheit. Wenn die irgendwie zum Beispiel in Fire Blood oder so viele Punkte wert ist oder so, kann man auch da versuchen, die noch nach hinten zu ziehen oder so. Das stimmt, ja. Was mir jetzt auffällt, wenn man so an die Anfänge des Spiels denkt, vielleicht auch an das erste Turnier, da war Lord Varus noch eine Pflichtauswahl, weil diese Manöverzone in der ersten Runde so extrem stark war für den Startspieler, dass man irgendetwas brauchte, um diese freien Manöver zu blockieren, damit nicht einfach so in Runde 1 schon eine Einheit Flayed Man oder sowas auf einem Objective sitzt. Inzwischen gibt es so viele Taktikkarten oder Charaktere, die ein freies Manöver geben, dass Varus langsam verschwindet und dass der Einfluss des ersten Zuges nicht mehr so wichtig ist. Finde ich gut. Ja, auf jeden Fall. Man sollte zumindest noch während des Spiels irgendwie die Chance haben, ein paar Patzer, die man am Anfang gemacht haben, hat, auch auszudrücken. So, dann kommen wir zur letzten Taktikkarte, Feinting Manöver. Wenn man das Manöverfeld auf dem Taktikboard besetzt, das ist der Trigger. Man kann den Effekt dieser Zone ersetzen mit eine freundliche Kampfeinheit darf eine freie Charge-Aktion machen. Wenn das successful, also erfolgreich ist, darf man die eigene Einheit in der nächsten Flanke des Gegners platzieren. Das heißt, man kann einen Gegner frontal anchargen, kann sich aber in seiner Flanke positionieren und ihn in der Flanke treffen. Das ist dann natürlich in Kombination mit der Fähigkeit von Hammer, also plus 3 Attack Dice und Vulnerable, eine richtig starke Taktikkarte. Ja, man bekommt die Fähigkeit quasi for free, ne? Man muss gar nicht in der Flanke attackieren, sondern man muss zwar das Feld auf dem Taktikboard nehmen, kann dann aber einfach vorne rein chargen und bekommt trotzdem die Fähigkeit. Ne, man charge ja nicht, also ja, man charge schon vorne an, aber man wird ja in die Flanke gestellt. Das heißt, man ist auch bei den nächsten Attacken in der Flanke des Gegners. Das heißt, der Gegner müsste sich auch, wenn er nicht mehr in der Flanke angegriffen werden will, drehen, was der Rest seiner Armee gibt, in seiner Flanke anzugreifen. Ja, genau. Ich wollte nur sagen, dass man dadurch auch die Order von ihr dann automatisch quasi triggern kann, da man in der Flanke steht. Achso, genau, korrekt, ja. Und das Schöne ist natürlich auch, das ist nicht die Aktivierung dieser Unit. Das heißt, die Unit kann dann nochmal zuschlagen. Ja, und was du gerade gesagt hast, vom Gegner sich zu der Einheit hinzudrehen, ist vermutlich auch nicht die beste Idee, denn wo die herkamen, stehen vermutlich noch ganz viele andere. Stehen da wahrscheinlich noch 8 weitere Units, genau. Was ich beim Lesen zuerst gedacht hatte, dass das ja auch mit ihrer Fähigkeit mit dem Vanguard Commander ziemlich cool ist. Aber das funktioniert natürlich nicht, denn wenn ich die Manöverzone nehme, kann ich ja nur entweder die Taktikkarte spielen oder mir eine Taktikkarte zurückholen, da die beide freiwillig und den gleichen Trigger haben. Das ist richtig, ja. Genau, das als kleiner okay. Hinweis. Ich habe zuerst gedacht, boah, man kann die dann ja nehmen und direkt spielen, aber nee, das geht nicht so. Genau. So, dann wollen wir gleich den nächsten Hammer machen. Ich würde vielleicht kurz abschließend noch ein bisschen zur Commander was sagen. Ja. Also was du so insgesamt von dir? Ich finde sie extrem cool. Also sie gibt eine sehr gute Mobilität. Ich denke, sie macht sich gut in einer Wuselarmee mit vielen Units, mit vielen verschiedenen Units, wo ein, zwei relativ starke eingestreut sind. Ich finde so auf den ersten Blick mit ihren Taktikkarten und ihrem Superior Flanking und der Eigenschaft von so einer sehr großen und massehaltigen Freefolk-Armee einfach in die Flanken oder in den Rücken zu kommen, finde ich die Fähigkeit wirklich sehr stark. Ja, man muss allerdings sagen, so als Nicht-Freefolk-Spieler, was ich gegen die machen würde, ist einfach immer, wenn es geht, das Manöverfeld nehmen, ne, auf dem Taktikboard. Das kommt dann doch schon irgendwie relativ viel von ihr aus. Das ist richtig. Vor allem, also ja klar, jetzt wird ja Peter Baelish auch wieder beliebter dadurch. Da kontert man natürlich die Hälfte der Züge aus. Ja, und gerade wenn das Spiel vielleicht nur, ich weiß nicht, wie das gegen Threefold ist, hat man da tatsächlich die 6 Züge oder endet es auch häufiger schon mal nach dem dritten oder vierten Zug? Das kommt ganz auf den Gegner an. Die Testspieler sind erst nach der 6. Runde zu Ende gewesen. Also man kloppt sich wirklich ziemlich hart, man kann durchaus relativ lange gleichziehen mit dem Gegner und die Masse sorgt auch dafür, dass man sich sehr lange durchprügeln muss durch das Freefolk. Also es kann durchaus sein, dass man viele Spiele ersten Runde 6 beendet. Ja, gerade da die ja auch bei vielen Einheiten dann keine Siegespunkte geben durch das Insignia. Genau. Dadurch kriegt der Gegner sehr schlecht Siegpunkte und man selber kriegt eben durch die Missionsziele Siegpunkte und dann durch ausgelöschte Feindeinheiten, was auch relativ häufig passiert, dass man Gegner auslöscht. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Attachment-Version. Ja. Willst du sie wieder vorstellen, das Attachment? Noch weiter. Okay, na gut. Dann Attachment Hammer, The Dog Set, kostet einen Punkt, das ist ein Ein-Punkte-Attachment und hat die Order Follow Me. Wenn die Einheit, in der Hammer ist, ein Manöver oder einen March macht, darf eine freundliche Einheit in Short Range ein freies Manöver oder ein freies Manöver machen. Genau. Das finde ich auch wieder sehr schön, dass man für einen Punkt ein freies Manöver kriegen kann. Ich würde sie wahrscheinlich auch in irgendeine günstige Einheit stecken, wahrscheinlich Trapper, die sowieso nicht in den Nahkampf wollen, die immer irgendwo hinten bleiben wollen und mit ihr gar nicht angreifen, weil mit Trappern greift man sowieso nicht an, einfach nur Manöver machen, um eine andere Einheit zu pushen. Ja, ich denke auch, sowohl jetzt das Attachment als auch die Commander-Version ist in Trappers ganz gut aufgehoben. Ne? Ja, wobei ich sagen muss, wenn ich die beiden sehe, ich würde wahrscheinlich den Commander nicht so häufig spielen, weil die Attachment-Version so richtig gut ist. Das ist immer so ein Nachteil, ne? Wenn eine einem besser gefällt, dann. Genau. Ja. Was wir noch sagen müssen, ist, zu der Hammer, wenn man die spielt, kann man auch noch ihren Bannerträger spielen. Der hat einen Befehl Inside. When this unit makes a melee attack before attack dice are rolled, also wenn man einen Nahkampfangriff mit dieser Einheit macht, bevor die Würfel gewürfelt werden, dann kann man seinen höchsten Attackenwert nehmen und bekommt auch Wishes, also -2 auf den Paniktest, erhält dafür aber nach dem Angriff D3 Wunden. Ich vermute, du bist auch nicht so begeistert von dem, oder? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das heißt, man, je nachdem, welche Einheit man den hat, also das würde ja vor allem sinnvoll sein in einer etwas teureren Einheit, die noch kein Vicious hat, dann möchte man eigentlich keine D3 Wunden bekommen. Andererseits, wenn die Einheit noch relativ voll ist und man sich das leisten kann mit W3 Wunden, dann bringt einem das mit dem höchsten Attack Die Value nichts. Also ich finde hier ein Punkt überteuert. Wenn es ihn kostenlos dazugegeben hätte, wäre es eine schöne Fähigkeit gewesen, die man ab und zu mal nutzt. Aber so, nee, mag ich nicht. Ja, gerade da man Hamas eigene Einheit ja auch nicht unbedingt, also die braucht man für ihre Fähigkeiten ja gar nicht irgendwie im Nahkampf. Richtig. Und dann hält man sie lieber hinten und dann hat man von denen nichts. Richtig. Der, was man, wenn das Modell hübsch ist, dazu stellt, aber nicht spielt, ja. Oder den man gerne vielleicht in irgendeine andere Unit gestellt hätte für einen Punkt, unabhängig von Hammer. Ja, da auf jeden Fall, aber den davon leider nicht haben. Genau. Dann nehme ich mir einfach mal den nächsten Commander in meiner Reihenfolge und das ist Dir, der Magna of Fen. Und den kann man einerseits als Commander spielen, da ist er auch ein Attachment, oder als NCU. Als Commander ist er, glaube ich, so ein bisschen besonders beim Free-Folk, da der eher etwas defensiver ist. Der hat die Fähigkeiten Go Down Fighting. Das kennen wir von Osha aus der Stark Hero Box 2. Jedes Mal, wenn seine Einheit einen Rank verliert, bekommt ein Gegner, der mit der Einheit im Kampf ist, eine Wunde, beziehungsweise wenn man das Schwerterfeld kontrolliert, sogar D3 Wunden. Und als zweite Einheit hat er noch Stalwart, also die Einheit bekommt plus 2 auf ihre Moral-Tests. Die finde ich eigentlich recht gut beide. Gerade wenn man beim Free Folk eher schnell Ranks verliert und dann, wenn man das Schwert hat, ordentlich Schaden machen kann und halt so ein bisschen diese Moraltest gefeilt ist, wodurch der Gegner dann auch tatsächlich im Kampf den Schaden machen muss und das Go Down Fighting triggert und nicht so sehr durch Ikone oder andere Paniktests das machen kann. Was hältst du von wem? Schönes Modell, schöne Taktikkarten. Die Fähigkeiten finde ich nicht prall. Also die Sache ist halt, es kommt häufig vor beim Freefolk, dass man eben nicht nur einen Rang auf einmal verliert, sondern direkt mal zwei Ränge. Oder dass der, ja, genau, das ist, eine Einheit lebt einfach nicht lang genug. Und wenn man da sieht, dass man vielleicht nur zwei Wunden verursacht, dafür, dass dann dieser Commander tot ist. Auch Stalwart, es ist nett, aber aktuell hat man die Möglichkeiten, entweder Stalwart in eine Einheit reinzupacken, die Moral 8 oder 7 oder 8 hat, oder in eine Einheit mit Moral 4. In der Einheit mit Moral 4 bringt er nichts, da ist Stalwart verschwendet. Und in den anderen beiden Einheiten oder Einheitentypen, ja, da bringt er halt die zwei Wunden, weil die eben so schnell Ränge verlieren. Und selbst mit Moral, dann eben mit Starboard 5 oder 6, wenn da die Lannister-Modifikatoren draufkommen, bringt es auch nicht viel. Dann ist die Einheit tot. Okay, dann gucken wir uns vielleicht ganz schnell die Taktikkarten an, die dir ja anscheinend besser gefallen. Wir haben einmal Spears Vengeance. Wenn man seinen eigenen Zug beginnt, dann kann man eine freundliche Kampfeinheit auswählen und wenn in dieser Runde bereits eine freundliche Einheit zerstört wurde, darf man deren Aktivierungstoken wegnehmen. Das ist irgendwie ziemlich komisch geschrieben. Prinzipiell muss aber halt in der Runde schon eine Einheit ausgelöscht worden und dann darf man von einer Einheit einen Aktivierungstoken wegnehmen. Und wenn diese Einheit in kurzer Reichweite zu dem Commander ist, dann bekommt deren Nahkampfattacken auch noch plus 1 auf den Trefferwurf und 2 Würfel mehr. Ich denke, das ist eine ziemlich gute Karte, da sie einerseits erlaubt, nochmal eine Einheit zu aktivieren. Und das kann gerade bei den Einheiten bei Freefall, die stärker draufhauen, dann richtig wehtun, gerade wenn man die irgendwie gut positioniert hat. Und sie bekommt halt nochmal in Short Range diesen Nahkampfwaffen. Und genau, und es ist, glaube ich, beim Freefall nicht so schwierig, eine Einheit zu verlieren in der Runde. Genau, das wollte ich auch sagen. Also es ist sehr einfach, Einheiten zu opfern, um dann diese freie Aktivierung zu bekommen. Zumal die Einheiten, ja, die man dann opfern würde, nichts kosten. Und da kann man sich eben auch so Späße erlauben, wie einfach mal in einer Runde mit, keine Ahnung, Cave-Dwellern oder so, zu marschieren, die 12 Zoll, beziehungsweise ein, wer ist gleich nochmal, Swift Advance plus marschieren zu machen. Die Einheit irgendwo hinten im Feindesland parken und dann eben über Styr's Vengeance nochmal zu aktivieren und den Gegner im Rücken zu fallen. Also ich denke, damit kann man ziemlich viel Schaden machen. Ich mag diese Karte sehr. Ja, oder wenn man irgendwo schon so einen angeschlagenen Riesen stehen hat, wo sich der Gegner dachte, der macht diese Runde nichts mehr, dann den einfach nochmal zu aktivieren und mal drauf zu hauen. Das ist richtig, ja. Bestimmt auch immer. Ja. Als nächstes haben wir Set for Charge. Die kennen wir auch schon von Brandon zum Beispiel oder auch als Order von den Hellebardieren. Wenn eine freundliche Einheit, die noch nicht mit einer anderen Einheit im Kampf ist, erfolgreich in der Front gecharged wird, dann darf man, bevor der Gegner seinen Angriff bekommt, erstmal selber einen Angriff machen. Und wenn man in Short Range zu Steer ist, dann wird der Angreifer auch noch weakened, also geschwächt. Ich denke, da geht wieder so das Gleiche. Man braucht irgendwie eine etwas teurere Einheit und die kann dann wenigstens einmal zuschlagen und bekommt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Überlebensfähigkeit. Ja, beziehungsweise auch wieder hier für die Cave-Dweller oder sowas einfach nochmal mit Vicious zuschlagen, bevor der Gegner reinstürmt. Kann je nach Gegner, zum Beispiel bei Cutthroats, wieder relativ viel Schaden machen und damit den eigenen Schaden reduzieren. Genau, wenn die dann einen Rank verlieren und nicht gerade Berserker sind, dann würfeln die auch direkt weniger Würfel, gegebenenfalls ein Weaken-Token. Das heißt, selbst das Freefold verliert dann vielleicht nicht ganz so viel. Ja. Oder wenn man das zum Beispiel mit den Follower of the Bone kombiniert, die ja 8 Attacken auf die 3 plus haben, das kann schon wehtun. Zusammen mit dem Paniktest, den der Gegner sowieso machen muss beim Anstürmen. Also, ja. Genau, in Kombination dann noch mit einem weiteren Paniktest, weil man eine Attacke gegen ihn gemacht hat. Genau. Oder mit The Reaper als Attachment-Version. Ach ja. Schmuddeleien sind möglich. Ja. Die letzte Karte ist dann Final Strike. Wenn eine freundliche wieder Infanterieeinheit attackiert wurde im Nahkampf, nachdem man die Verteidigungswürfel gewürfelt hat, kann man für jede Wunde, die man selber bekommen hat, dem Gegner einen Hit geben. Und wenn der Verteidiger in kurzer Reichweite zu Steer ist, dann bekommt der Angreifer auch noch minus 1 auf die Verteidigungswürfel. Das heißt, einfach für Wunden, die man selber bekommt, kann man Hits zurückwerfen, die der Gegner dann wieder verteidigen kann. Und da man beim Freefold ja oft recht viele Wunden bekommt, ist das, denke ich, ganz nett. Kommt aber halt sehr auf den Gegner an. Ne, wenn da jemand mit Verteidigung 5 und vielleicht recht teuren, so Berserker oder so steht, ist das super schön. Wenn der Gegner halt einen 3 plus Verteidigungswurf hat, dann ja, wird er nicht so viel Schaden bei uns. Genau, es ist maximal nice to have, ja. Aber ich denke vor allem gegen so offensive Armeen wie oder Antris Free Frog oder Berserker oder sowas, ist das eine wirklich schöne Karte. Das waren die Taktikkarten. Das ist halt, denke ich, vom Spielstil her eher so ein bisschen reaktiv. Meistens triggert es ja dadurch, dass der Gegner irgendwas gemacht hat und man bekommt dann doch noch einen guten Effekt davon. Das ist, glaube ich, immer so eine Geschmackssache, ob man eher gerne abwartet und dann auf den Gegner reagiert oder ob man selber sein Spiel hart durchzusetzen. Ja, dann bleibt ja jetzt nur noch die NCU-Version von Styr. Iron Fisted Tyrant oder Tyrant. Ja, das sind 3 Punkte NCU. Ziemlich cool, dass es mehr 3-Punkte NCUs gibt. Der hat einen Influence-Effekt. Und zwar, wenn man natürlich mit ihm irgendein Feld auf dem Taktikboard besetzt, kann man ihn an eine freundliche Einheit anlegen. Und jedes Mal, wenn diese freundliche Einheit eine Melee-Attack macht, teilt sie zusätzliche W3 Wunden aus. Wunden. Das heißt, es funktioniert auch gut gegen Riesen. Es gibt natürlich auch noch einen negativen Effekt. Wenn diese Karte removed wird, also das ist dann im Cleanup, in der Cleanup-Phase, erleidet die Einheit, auf der sie lag, W3 automatische Hits. Also ich finde, das ist eine richtig gute NCU. Macht sich super auf zum Beispiel Riesen. Ja, die dadurch ihren Output nahezu verdoppeln. Und bei denen die W3 Hits kaum wehtun. Also im schlimmsten Fall verlieren sie eine einzige Wunde, was sie nur noch stärker macht. Ja, das habe ich mir auch direkt gedacht. Erstmal D3 und Hits. Das heißt, im Schnitt werden es irgendwie 2 Hits und dann kann man die auch noch verteidigen. Also vermutlich kommt da bei einem Riesen gar kein Schaden dabei rum. Aber höchstens halt, wenn man eine 3 würfelt und dann 2 davon nicht verteidigt, eine Wunde. Ja, und ich denke vor allem, wenn eine Einheit mehrmals in der Runde angreift, was ja gerade mit seinen Taktikkarten vor allem auch gut funktionieren kann, immer diese D3 Wunden dazu, das haut ordentlich rein. Seine Taktikkarten kann man aber nicht nutzen, weil man ja die NCU-Version nutzt. Klar. Aber ich denke auch, dass man ihn frei verteilen kann. Das heißt, wenn man irgendwo eine Unit hat, die sowieso gleich aufgeraucht wird, kann man damit nochmal zuhauen, kann garantierten Schaden machen, denn diese W3 Wunden sind nicht von irgendeinem Trefferwurf abhängig und kann dann quasi eine Einheit vernichten. Ja. Also seine eigene Einheit vernichten, was nicht unbedingt schlimm ist, aber wenn so eine Einheit Raider auf dem letzten Rang einfach nochmal W3 Wunden macht, ach, das ist schon nett. Da freut sich auch so ein Wolf nicht. Ja, das auf jeden Fall. Genau, und man kann ihn ja auch direkt auf die Kampfzone stellen und dann direkt den Effekt mit den D3 Wunden mindestens einmal, und wenn die Einheit dann nochmal aktivieren kann und nochmal draufhauen, auch nochmal. Und so Raidern ist es halt auch nicht so schade um die Hits. Genau. Gut. Okay, möchtest du dir wieder einen aussuchen? Okay, dann gehe ich nochmal in der Attachment-Liste weiter und da wäre bei mir, oh ja, der Rattleshirt. The Lord of Bones. Die Commander-Version habe ich hier. Und zwar, der hat eine Order. First Claim. Wenn eine freundliche Kampfeinheit ein Melee-Attack erfolgreich abgeschlossen hat und dabei dem Gegner einen ganzen Rang zerstört hat, also beziehungsweise die um einen Rang reduziert wurde, kann man ja auch mit einem einzigen Verlust machen, dann darf, wenn Rattleshirts Unit in kurzer Reichweite ist zu dieser Einheit, dann darf er sich aus dem Taktikdeck oder aus dem Discardpile eine Taktikkarte von Rattleshirt raussuchen und an diese Einheit anlegen. Und wir kommen dann gleich dazu, die Taktikkarten von Rattleshirt sind alles Karten, die die Einheit verstärken. Also ähnlich wie die Vows oder Schwüre von der Night's Watch. Ja, da müssen wir Taktikkarten angucken, damit wir wissen, was die machen können. Das wäre zum Beispiel Jacked Trophies. Genau, die Trigger sind genau die gleichen. Nachdem eine freundliche Combat Unit eine Melee-Attacke, eine Nahkampfattacke durchgeführt hat und dabei einen Rang zerstört hat, dann kann man diese Karte attachen. Und diese Karte hier, Jack Trophies, macht, solange wie sie attached ist, folgendes. Jedes Mal, wenn die Einheit im Nahkampf attackiert wurde, blockt jeder Verteidigungswurf von 6, Attacker, also der Gegner, bekommt bei jedem Verteidigungswurf von 6 eine automatische Wunde. Ist nett, aber nicht unbedingt so super stark. Muss ich zugeben. Ja, es ist halt ziemlich vom Zufall abhängig, ne? Und da man die Verteidigungswürfe ja meistens nicht wiederholen darf, ist es eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt so viele Sechsen würfelt. Wenn man besonders viele Würfe hat, heißt das, man hat besonders viele, verliert dann vermutlich auch besonders viele Einheiten. Also, sehe ich so wie du. Genau. Also ist vielleicht bei, ja, ist normalerweise nur bei Einheiten schön, die einen hohen Verteidigungswert haben. Genau. Das nächste wäre das Mark of Slaughter. Hat wieder den gleichen Trigger, wird also auch wieder attached. Und solange wie es attached ist, hat diese Einheit zwei Attackwürfel mehr. Und jedes Mal, wenn sie einen Angriff durchgeführt hat, bekommt sie eine Wunde zurück, also heilt eine Wunde. Das zum Beispiel, finde ich, ist eine richtig gute Karte, die man sich an so ziemlich jeder eigenen Einheit wünschen möchte. Vor allem eben an solchen mit besserem Verteidigungswert, also zum Beispiel seiner Leibgarde. Das wäre was sehr Schönes. Genau, auf die kommen wir gleich noch. Wichtig hier ist, finde ich, dass das halt eine nicht freiwillige Fähigkeit ist, sondern man bekommt halt jedes Mal die plus zwei Würfel. Das heißt, man kann das dann auch noch mit anderen Effekten kombinieren, die triggern, wenn man einen Melee-Attack macht. Genau. Das ist dann stärker. Genau, das stimmt. Und dann die letzte Taktikkarte ist Gruesome Reminders. Es wird ebenfalls, also hat den gleichen Trigger wie alle anderen, dass man wieder einen Rang ausgeschaltet haben muss im Nahkampf. Und solange wie die Karte attached ist, bekommt der Gegner minus 1 auf Paniktests für jeden zerstörten Rang in der gegnerischen Einheit. Ja. Das ist dann ähnlich wie die Cave Dweller. Wird stärker, je mehr der Gegner schon verloren hat. Ja, ich muss sagen, so insgesamt, die Taktikkarten überzeugen mich nicht so richtig. Vor allem, da man halt jedes Mal den gleichen Trigger hat. Das heißt, wenn man das Pech hat, mehrere davon auf der Hand zu haben, dann muss man sich immer gerade eine aussuchen und kann die nicht irgendwie in einer Aktivierung oder so miteinander kombinieren. Und vor allem seine Order ist ja quasi dann auch wieder, die stellt dann sicher, dass man jedes Mal, wenn man Rank zerstört, tatsächlich eine von denen auch attachen kann. Aber ja, wenn man sowieso schon die man inzwischen wieder auf der Hand hat, dann ist das auch wieder nicht so toll. Das stimmt. Allerdings ist das Coole, dass man theoretisch eine Einheit bis zu drei verschiedene Taktikkarten geben kann, oder? Ich habe nirgendwo eine Regel gefunden, dass man nicht mehrere Karten davon attachen kann. Es ist nämlich kein WoW. Ja, das stimmt. Es ist auch kein Influence. Also solange da nicht noch irgendwie ein FAQ kommt, würde ich auch erstmal sagen, dass man nachher alle drei Effekte haben kann. Genau. Also ich würde sagen, Rattleshirt mit seinen Taktikkarten und seiner Fähigkeit funktioniert ganz gut, wenn man ein paar elitäre Einheiten in der Armee hat, die man dann eben mit diesen Karten noch weiter pusht. Muss man dann ein bisschen drauf aufpassen, aber damit hat man dann auf jeden Fall richtig gute Einheiten. Und das finde ich auch so ein bisschen auf jeden Fall cool an ihm, dass er nochmal eine deutlich andere Spielweise, glaube ich, ins Reforge bringt. Einerseits dadurch, dass man dann wirklich bessere Einheiten hat, sorry, und halt mit diesen Woes, nicht Woes, aber Taktikkarten attachen, dass man sich das überlegen muss und so, ist halt nochmal was anderes und ich finde es immer toll, wenn eine Fraktion auch etwas vielfältiger spielbar ist. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Es ist einfach mal eine komplett andere Mechanik. Die anderen Commander funktionieren eher so mit viel Masse in den Gegner reinschieben. Das hier, Rattleshirt, ist wirklich eher so auf Elite. Also, du hast gute Einheiten, willst sie noch besser machen, willst viel Schaden beim Gegner machen. Ja. Nett. Okay. Vielleicht nicht unbedingt super stark, aber nett. Du hast gerade schon die Leibwache angesprochen. Willst du die uns auch noch vorstellen? Na gut, ja. Das ist quasi die Einheit Follower of Bones. Leicht modifiziert, also sind die gleichen Modelle. Ist die gleiche Bewegung, ein ähnliches Attack-Profil, also trifft wieder auf 3+, hat auf vollen Rängen wieder 8 Attacken, aber hat bei Verlusten noch mehr Würfel, also hat 6 Attacken im zweiten Rang und 4 Attacken im letzten Rang. Die Rüstung ist leicht verbessert auf 4+. Und die Moral ist auch leicht verbessert auf 6+. Als Fähigkeiten, wie die Follower of Bones auch, Horrific Visage und dann noch eine Fähigkeit eines normalen Attachments, Prey on Fear. Jedes Mal, wenn ein Gegner, der mit dieser Einheit engaged ist, einen Paniktest versaut, bekommt diese Einheit 2 Wunden zurück. Und die ganze Einheit kostet 8 Punkte. Genau, das hatten wir eben noch nicht gesagt. In der Follower of the Bone Box kommt ein Attachment, nämlich Champion of Bone, das genau diese Prey on 4 Fähigkeit hat und einen Punkt kostet. Das heißt, in den 8 Punkten ist dann quasi ein Punkt schon für dieses Attachment eingerechnet. Aber man hat den Vorteil, dass man halt ein anderes Attachment, was in dem Fall dann der Reddish Shirt sein muss, in der Einheit haben kann und dadurch halt quasi von beiden die Fähigkeit. Beziehungsweise sogar haben muss. Man darf die Einheit nur aufs Feld stellen, wenn man Rattleshirt als Commander dabei hat. Und Rattleshirt muss immer in diese Einheit rein. Also ähnlich wie Eddard Stark mit seiner Honor Guard. Ja, die Einheit so ist natürlich wieder sehr nett. 8 Punkte sind halt fürs Free Fork so richtig viel. Dafür, dass die Einheit eben auch nur 4 plus Rüstung hat, ist sie immer noch relativ fragil, aber ich denke, wenn man die komplette Armee um diese Einheit aufbaut, das heißt, wir nehmen noch den Reaper mit rein, um die Paniktest des Gegners zu ja, zum Patzen, zum Verpatzen zu bringen. Wenn man die Armee so ein bisschen darum aufbaut, kann diese Einheit, denke ich, ganz gut Schaden machen. Vor allem, da sie ja mit den zusätzlichen Karten, also jedes Mal, wenn sie einen Rang zerstört, immer besser wird. Das heißt, die kommt dann bei 10 Attacken raus. Die kann dann noch oder die kann gut für verpatzte Paniktests sorgen und damit wieder heilen. Also ich denke, die Einheit kann sich ganz gut durch den Gegner durchfräsen. Ja, ich glaube, das ist auch so eine von den Einheiten, wo sich viele Spieler sagen werden, 8 Punkte, nee, das ist mir irgendwie zu teuer oder legen sie direkt weg oder probieren sie nur einmal aus und es lohnt sich nicht so. Und so ein paar weniger Spieler, die etwas erfahrener sind und so, werden sich ein bisschen in die Reihen beißen und dann die wirklich zum Funktionieren bringen. Ich wollte gerade sagen, funktionieren bringen ist das richtige Wort. Ich denke, man muss ziemlich viel ausprobieren, man muss seine Liste lange optimieren, bis die wirklich gut funktionieren. Aber wenn man dann den Dreh raus hat, ich denke, dann wird oder kann diese Einheit viele Spieler auf dem falschen Fuß erwischen. Einfach weil sie nicht damit gerechnet haben. Genau, das ist bei solchen Situationen dann immer ein Vorteil, wenn man halt was spielt, was relativ selten gespielt wird, dann muss das so rein theoretisch gar nicht so stark sein, weil viele halt gar nicht darauf vorbereitet sind und man sich dadurch halt quasi noch einen Vorteil erholt. Genau. So, dann war das. Ah, Rattleshirt als Attachment kommt noch richtig. Ah, ich glaube, das ist mein Lieblingsattachment. So, wo haben wir ihn denn? Ah ja. Möchtest du ihn machen? Nö, wenn das dein Lieblingsattachment ist, dann Okay. Also Rattleshirt Ruthless Slaughterer. Das ist ein 2-Punkte-Attachment. Und der hat als Fähigkeit Onslaught. Wenn diese Einheit vom Combat-Feld getargetet wird, also ja, beeinflusst wird, dann darf er eine freie Attacke machen, anstatt also einen freien Charge machen, anstatt einer Attacke. Das heißt, es ist ähnlich wie heißt der Commander beim Stark? Great John, Genau, Great John Armor. Das heißt, man kann quasi übers Taktikboard nochmal einen freien Charge erzwingen, was unglaublich gut ist, einfach mal, weil damit der Gegner nicht oder oft nicht rechnet. Und er hat Prey on 4. Jedes Mal, wenn ein Gegner seinen Paniktest versaut, stellt die Einheit 2 Wunden wieder her. Und das für 2 läppische Punkte. Cool. Einfach nur geil. Also, finde ich richtig gut. finde das auch richtig gut. Ich finde auch, also man hat ja bei Rob als Attachment auch die Fähigkeit oder vom Manöverfeld den Charge zu machen. Und ich finde immer um Tactics Board die Charge machen richtig gut. Aber gerade mit dem Combat Feld ist es nochmal besonders gut. Also erstmal, wieso ich das allgemein gut finde. Einerseits kann die Einheit schon aktiviert sein, das heißt, man kann sich, wie du eben schon gesagt hast, eventuell mit Swift Advance noch und dann im Marsch in richtige Position gebracht haben und dann nochmal den Charge machen. Und andererseits, wenn man jetzt das Kampffeld hat, hat man diesen Nachteil, dass man zwar den ersten Charge hat, dadurch die Rerolls bekommt, aber der Gegner sich dann direkt das Kampffeld schnappen kann und dadurch mit der Einheit doppelt wieder zurückschlagen kann. Da man wenn man den Charge halt von der Zone machen kann, hat man quasi beide Felder selber. Man kann mit dem Schwert am Feld chargen und hat danach noch den eigenen Angriff in einem der nächsten Züge. Genau, genau das. Ja, das für 2 Punkte finde ich richtig gut. Würde ich sofort in eine Einheit Cave Dweller reinstecken. Ja, die wird dann durch das Prayer on 4 auch noch ein bisschen beständiger, da man dann ja das Wishes nehmen kann, um den Gegner die Panik des verpassen zu lassen. Genau das wäre auch mein Gedanke gewesen. Das sind die einzigen, die aktuell Wishes haben. Darum ist dieses Prayer on 4, also passt ganz gut zu denen. Okay. Und sie sind natürlich auch schön schnell, sodass man, dass die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Charges steigt. Ja, auf jeden Fall. Dann sind wir, glaube ich, mit den Commandern durch, wenn ich nichts übersehen habe. Ja, korrekt. Genau, dann kommen wir noch zu zweien, die es als Nicht-Commander-Version gibt. Einmal Ygritte. Ah, eine Sache wollte ich zu Ratishirt noch sagen, weil ich es richtig lustig finde. Und zwar nennt er sich selber ja Lord of Bones und wird wohl von allen anderen wegen seiner Knochenrüstung Ratishirt genannt. Deswegen fand ich es auch lustig, dass sie ihm jetzt als richtigen Namen Ratishirt gegeben haben und dann als Untertitel nur The Lord of Bones. Aber auch nur als Commander. Ja, und das nur als Commander. Also selbst Simon macht sich über Ratishirt lustig. Ja, weil Simon einfach noch keinen Respekt hat, aber warte mal, bis irgendjemand von uns mal auf die Adepticon fährt oder fliegt und den Michael Chenal mit Rattleshirt so richtig die Fresse poliert. Wenn du dann werden die Karten geändert und dann wird dort immer Lord of Bones stehen. Ich wollte gerade sagen, wenn du das machst, dann kriegst du von mir eine Karte, wo oben The Lord of Bones steht und als Untertitel darfst du dir dann irgendetwas Beliebiges aus. Du meinst die Chenal Slaughterer. Ja, sowas in der. Okay, Ygritte ist ja ein, kann man als Attachment oder als NCU spielen. Als Attachment kostet sie 2 Punkte und hat die Fähigkeit Nimble. Wenn man eine Fernkampfattacke macht, darf man statt den normalen 2-Inch shiften, vor einer Fernkampfattacke darf man ja immer 2 Inch gerade zur Seite oder gerade nach vorne. Und Ygritte Einheit darf dann 3 Zoll stattdessen. Und nachdem sie die Attacke gemacht hat, darf sie nochmal 3 Zoll schippen. Das ist eine neue Mechanik, die auch die Night's Watch demnächst bekommt. Und ich glaube, das ist schon ziemlich stark, um seine Fernkampfeinheiten ein bisschen besser zu schützen. Denn wenn man 3 Zoll zur Seite schippt vor dem Angriff, kommt man einerseits vielleicht etwas besser in Flanken, um Boni noch zu bekommen. Und die nochmal 3 Zoll können einen eventuell dann sogar schon aus der Sichtlinie rausbringen. Das heißt, man muss dann auch einen Gegenangriff durch. Andererseits weiß ich nicht, ob die sich im Freefall so sehr lohnt, denn die haben bisher ja nur die Trapper und die Spear Vibes. Da kannst du gleich noch was zu sagen. Sie hat aber auch noch eine andere Fähigkeit, von der ich auf jeden Fall denke, dass sie sich deswegen lohnt. Assassinate. Einmal im Spiel, wenn die ein... Moment... Ich lese es einmal auf Englisch. When this unit attacks an enemy within short range, you may target one attachment in that unit and roll a die. Das heißt, das ist jetzt gar nicht auf Fernkampfangriffe beschränkt, sondern einfach, wenn man irgendeine Attacke gegen einen Gegner in short range macht, was man im Nahkampf ja auch wäre, kann man ein Attachment wählen und dann würfelt man einen Würfel und auf eine 3 plus ist das Attachment tot. Ja. Kann ziemlich stark sein. Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass das halt ein Once-per-Game-Effekt ist und nur auf die 3 plus funktioniert. Das heißt, wenn man die 1 oder 2 triggert, dann war der Effekt wichtig. Ja, also ich finde auch, dass Nimble, also diese 3 Zoll Shiften, sind nett, aber nicht wirklich gut. Das einzig Gute ist Assassinate und das hat, wie du es schon sagtest, den riesen Nachteil, dass man einmal im Spiel auf 3 plus das Ganze machen kann. Und also diese 3 Zoll Schiff wären vielleicht in der richtigen Fernkampfeinheit gut. Die gibt es aber noch nicht wirklich. Und im Freefolk hat man das Problem, dass man eigentlich nicht in Nahkämpfe reinschießen will, weil dann die 3 Raider-Einheiten, die da um den Gegner rumstehen, auch testen müssen. Man macht sich eigentlich mit Fernkampfangriffen selbst mehr Schaden, als man dem Gegner zufügt. Ja, das Einzige, was ich da vielleicht als Kombination sehe, nein, die funktioniert gar nicht. Vergiss es wieder. Was man aber noch sagen kann zu der Assassinate-Fähigkeit ist, dass es vielleicht auch einen psychologischen Effekt hat, der stärker ist als die Fähigkeit selber. Da der Gegner immer der Gefahr bewusst sein muss. Man kann ja auch dann mit Ygritte gerne, das finde ich immer so, gerade wenn man unter Bekannten spielt, ganz lustig, wenn man sich seine Fähigkeiten irgendwie nochmal durchsaut oder so, um den Gegner einfach so ein bisschen ständig daran zu erinnern, was man machen könnte, und hat dann oft Effekte, die man gar nicht nutzen muss, um einen Einfluss aufs Spiel zu haben. Beziehungsweise andersrum auch, dass man einfach die Einheit, in der Ygritte drinne ist, in einen Bereich des Spielfeldes stellen kann, wo der Gegner definitiv nicht seine krasse Brechereinheit mit dem 3-Punkte-Attachment dann hinstellen möchte. Dass man quasi den Gegner dazu zwingt, die Einheit, auf der er vielleicht oder auf der sein Spiel aufbaut, woanders hinzusetzen. Ja, ich glaube, das ist dann auch wieder eine Einheit, die gegen erfahrenere Spieler besser ist. Da die quasi das Ganze mit einberechnen müssen, während man vielleicht gegen unerfahrene Spieler, die werfen ihre Einheit trotzdem dahin und dann würfelt man eine 1 oder 2 und ja. Wobei ich bei erfahreneren Spielern nicht so oft sehe, dass sie teure Attachments dabei haben. Ja, das ist gerade, wenn jetzt die Kingsguard-Einheit rauskommt, bin ich mal sehr gespannt, wenn Jamie da, der kann ja nicht noch einmal. Wird niemand. Achso, na gut. Du meinst Jamie selber. Okay. Ja, genau. Sagen, gegen Kingsguard ist Ygritte natürlich toll, ne? Wenn jemand die richtige Kingsguard spielt, zack, und 2 Siegpunkte gemacht. Ja. Ja, genau, aber Jamie als Attachment, ich bin mal gespannt, ob dann tatsächlich. Vor allem da finde ich es dann schon ziemlich krass, wenn man vorher nicht die Armeelisten vom Gegner sieht, da muss man ja jedes Mal, wenn man gegen Lannister spielt, davon ausgehen, dass er da drin sein könnte, und dann kann man seine Liste mit dem teuren Attachment, wenn man sie dabei hätte, tatsächlich direkt zu Hause lassen. Wobei du dann auch einfach nur James Einheit töten kannst, weil die ist dann nicht moralimmun. Ja, muss man aber auch dann erstmal hinbekommen. Das stimmt, ja. Kommt dann drauf an. Ja. Kann erreichen. Okay, das war ihre Attachment-Version. Wir haben die ganze auch noch als Nicht-Kampfeinheit. Fähigkeit You Know Nothing ist auch ein Einfluss. Und der Gegner kann aber eine zufällige Taktikkarte ablegen, um zu verhindern, dass dieser Einfluss attached wird an eine Einheit. Das finde ich schon mal recht lustig. Vor allem, dass es halt zufällig ist. Das heißt, man muss sich dann wirklich überlegen, was wäre die Taktikkarte, die am schlimmsten ist, dass sie abgelegt wird, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit und lohnt sich das tatsächlich. Wenn ihr Einfluss, wenn er auf einer feindlichen Einheit liegt, negiert von allen Attachments, die in der Einheit drinne sind, und allen Nichtkampfeinheiten, die diese Einheit beeinflussen, die Fähigkeit. Und genau das ist der Grund, warum die Attachment-Version nicht gespielt wird. Ja, das heißt, wir haben dann da einen Konflikt. Das kann halt gerade gegen Listen mit starken Attachments oder halt auch einfach starken NCUs einen extrem großen Einfluss haben. Sie selber kriegen nur 3 Punkte, und wenn man dann halt quasi dauerhaft ein Attachment rausnimmt, das 2 oder 3 Punkte kostet und noch verhindert, dass NCUs die beeinflussen können, ist das sehr, sehr stark. Ja, ich stelle mir nur vor, wenn man gegen Lannister spielt, diese Lannister Guards sind so eine der übelsten Einheiten fürs Freefolk, und da kann man halt damit relativ easy den es ist wach. Moment mal, ich muss mal die Tür zumachen. Ich glaube, er wollte sagen, dass ja. So, und zurück. Also kann man eben mal für einen kurzen Moment, wo man gerade durch eine Guards-Einheit durchbrechen möchte, den Guard-Captain ausschalten. Eben wenn man zum Beispiel auf der Hand auch noch die Taktikkarte hat, wo eine gegnerische Einheit einen Moraltest mit -2 machen muss, und kann dann dort quasi eine Bresche schlagen. Und eine Bresche schlagen in einer gegnerischen Armee ist mit Freefolk extrem wertvoll. Was hältst du denn davon, von der Taktik dagegen einfach jedes Mal die Karte abzulegen, wenn man Attachments hat, die es sich lohnt auszuschalten. Kann man machen, aber dann, wie du sagst, ne, kann es halt sein, dass die wichtigen Taktikkarten abgelegt werden und der Ablagestapel sind offene Informationen. Damit weiß der Gegner zum Beispiel auch, was für Karten raus sind, dass eben meinetwegen der Counterplot raus ist und so weiter und so fort. Also dann spielt der Gegner im schlimmsten Fall mit 6 Taktikkarten weniger, die er vorher gezogen hat. Also ich finde sie so oder so stark. Das Coole an ihr ist natürlich auch, dass man zum Beispiel, wenn man von Cersei beeinflusst wird, sie an die eigene Einheit anlegen kann. Das habe ich noch gar nicht. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, das ist auch ziemlich cool. Ja, also da kann man eben, wenn der Gegner vorhat, jetzt irgendeine Einheit von dir unbedingt über den Haufen zu reiten oder was auch immer und Cersei dran legt, dann kannst du eben damit seine Taktik zunichte machen. Ich möchte gerade nochmal das, was du eben gesagt hast, hervorheben, da viele das, glaube ich, komplett ignorieren, dass der Ablagestapel offene Informationen ist. Das heißt, ihr könnt euch jederzeit auch alle Karten, die im Ablagestapel von eurem Gegner sind, angucken. Und das kann schon häufig sehr viel helfen und ich würde empfehlen, das einfach zwischendurch im Spiel auch mal zu machen. Ja, oder wenn der Gegner am Ende der Runde Karten ablegt, explizit zu fragen, was hast du abgelegt? Genau, oder halt, wenn ihr selber Karten ablegt, dann am besten auch direkt dazu sagen, hier, ich lege das und das ab. Genau. Ja. Okay, dann bleibt nur noch Jarl. Möchtest du den? Ja, Jarl, ach, ganz unten. Der Advanced Raid Leader, der von der Mauer gestürzt ist. Ja, und zwar ist das ein 2-Punkte-Attachment, Infanterie-Attachment. Der hat als Sonderregel Jarls Scouting Party. Man kann die Einheit, in der der Jarl drinne ist, in Reserve lassen, also off the table lassen, und kann dann, wenn man das Manöverfeld claimt, also besetzt, den Effekt ersetzen mit Deploy Jarls Unit, also man darf dann Jarls Einheit irgendwo komplett in Short Range zu einer seitlichen Tischkante platzieren. Und das ist nicht seine Activation. Das heißt, im Gegensatz zu Brynden Tully, der auf dem Pferd unterwegs ist, ist das nicht seine Aktivierung. Das heißt, der Jarl oder seine Einheit, Jarls Einheit, kann danach noch normal agieren. Finde ich, also die Fähigkeit finde ich ziemlich stark, aber der Gegner kann natürlich relativ einfach das Ganze blockieren. Ja, das sehe ich genauso. Ich habe halt überlegt, in der ersten Runde lohnt sich das ja vermutlich noch nicht, denn entweder stellt man sie dann recht nah zu seinen eigenen Einheiten, dann hätte man sie auch einfach direkt dahinstellen können, oder sie steht halt alleine beim Gegner rum. Und in späteren Einheiten, gerade wenn man selber den ersten Zug hatte, kann der Gegner dann in der zweiten Einheit schon das Feld blockieren und in der dritten muss man das dann quasi schon am Anfang nehmen, denn wenn die erst in der vierten kommt, ist es, glaube ich, schon ein bisschen spät. Naja, es kann in der ersten Runde doch durchaus sinnvoll sein, also besonders in Missionen mit 12 Zoll Aufstellungszone, zum Beispiel Dance of Dragons, da man ihn hinter einer gegnerischen Einheit kommen lassen kann und da dort die Objectives 6 Zoll vom Rand nur entfernt liegen, muss die Einheit sich dann entscheiden, dreht sie sich rum und unternimmt dann vielleicht irgendwas gegen Jarls Einheit oder rennt sie vor aufs Missionsziel, und wenn sie sich rumdreht und was gegen Jarl unternimmt, dann hast du das Missionsziel freigehalten. Andererseits, wenn er doch aufs Missionsziel geht, hast du ihn eingekeilt zwischen deinen Truppen und kannst, wenn Jarl irgendeine schnelle und heftig zuschlagende Einheit, wie zum Beispiel Cave Dweller oder vielleicht auch hier Follower of the Bone anführt, dann machen die halt auch ganz gut Schaden. Das stimmt wohl. Ich glaube, das ist dann auch die beste Idee oder den relativ früh, denn am Anfang das Manöverfeld nimmt man dadurch dem Gegner schon mal weg. Und man ist halt noch nicht so in diesem, es ist extrem wichtig, dass man jetzt eine bestimmte Einheit aktiviert als erstes. Ja, beziehungsweise kommt darauf an, wenn der Gegner Varus hat, dann muss man halt versuchen, so schnell wie möglich die Token von Varus rauszuziehen. Und ja, darum sollte man dann von Anfang an, also ab der ersten Möglichkeit versuchen, dieses Feld zu nehmen und Varus einfach die Token ziehen, dass es dann irgendwann mal klappt. Besonders muss man sich natürlich da vor Kavallerie in Acht nehmen, denn man kann sich zwar außerhalb des Sichtwinkels von Infanterieeinheiten hinstellen und dann nicht angegriffen werden, aber ja, Kavallerie dreht sich halt einfach um und macht die Einheit platt. Hat dann vielleicht ja diesen einen Zug gebraucht dafür, aber ich glaube, dafür lohnt es sich dann doch nicht, mindestens 3 Punkte Einheit plus 2 Punkte Attachment hinzustellen. Aber das ist wieder dann eine der Attachments, die ich sehr interessant finde, einfach weil er so eine neue Mechanik reinbringt. Er ist zum Beispiel auch interessant, wenn man ihn in eine Raider-Einheit packt, also dann ist diese Einheit keine Punkte wert, kostet relativ wenig. Und du kannst es einfach nur als störende Einheit nehmen, die vielleicht mehr Punkte bindet oder eben mal hinten Armbrustschützen oder eine Balliste abräumt. Ja, gerade die Ballisten, die können ja aus dem Nahkampf auch nicht zurück, oder wie ist das? Genau, die können kein Retreat machen, die können im Nahkampf nicht zuschlagen. Die sind dann einfach dort. Und da können die Sworn Brother Units daneben stehen, das ist vollkommen egal, weil die gucken in die andere Richtung. Ja, also da müssen sich Nachtwachenspieler auf jeden Fall dann vor in Acht nehmen. Gerade wenn jetzt die neuen Ballisten mit der Verstärkung kommen und die vielleicht etwas mehr gespielt werden auch. Ja, und dann hat man hier, wenn man sich überlegt, die Unit, vielleicht wenn man wirklich Raider nimmt, kostet 5 Punkte. Vergleichbare Unit, also Brynden Tully's Outrider kosten 10 Punkte. Also finde ich, ist eine Überlegung wert, eröffnet auf jeden Fall neue taktische Möglichkeiten. Okay, ja, du hast mich auch überzeugt, dass ich den etwas besser sehe als beim ersten Durchlesen. Ja, haben wir noch irgendwas? Ich glaube, das war's, oder? Ich glaube, wir sind durch. Dann, wie ist denn so dein allgemeines Fazit zu der Box? Ich hoffe, sie kommt bald. Also ich habe sie schon bestellt. Der Händler hat auch schon geschrieben, dass sie jetzt im Zulauf ist. Dann muss sie noch über den Pazifik kommen. Und dann ist sie bei mir. Also ich hoffe, dass das noch vor dem Turnier in Leipzig passiert. Also ich bin auf jeden Fall richtig, richtig heiß auf die Charaktere. Ich denke, dass diese Heldenbox ermöglicht so unglaublich viel Varianz im Freefolk. Ja, ich bin absolut heiß drauf. Ja, ich finde auch, dass man extrem viel Varianz in der Box bekommt, gerade wenn man das so mit den Heldboxen 2 von Starks und Lannisters vergleicht, da muss man sagen, dass man auch in den Boxen und in den ersten Boxen von Lannister oder zumindest Starks ist halt auch mehr drin. Und ich freue mich da richtig drüber, denn mit der Grundbox ist man halt so ein bisschen eingeschränkt und das bringt jetzt quasi dem Spiel noch richtig, richtig viel, wenn man einfach diese Möglichkeiten hat. Ja, vor allem denke ich, also mir kommt es ein bisschen so vor, dass als ob die Freefolk-Einheiten, also die Attachments, günstiger sind als andere Attachments und NCUs bei anderen ja, Fraktionen. Also wenn ich mir zum Beispiel den Styr anschaue als NCU, wenn ich mir auch die Ygritte anschaue, ich denke, die hätten bei Lannisters 4 Punkte gekostet. Ja, glaube ich auch. Ich denke, das ist dann so das Argument, da die halt insgesamt schlechtere Einheiten haben, bringt es auf dem Tactics Board auch nicht so viel, genau, ja. die Zonen zu nehmen. Ja. Ich finde, dass das anscheinend mit einberechnet. Und sie haben natürlich keinen NCU Commander bekommen, was ja die anderen beiden Fraktionen haben, Starks und Lannister. Was das dann vielleicht auch, also was vielleicht durch die niedrigen Punktkosten der NCUs etwas ausgeglichen wird, weil so muss man, wenn man 3 NCUs spielen will, mindestens 9 Punkte ausgeben. Starks und also vor allem Starks brauchen aktuell nur 6 Punkte ausgeben. Ja, ich glaube, das ist da auch thematisch ein bisschen so gewollt, weil das Freefall, glaube ich, wirklich einer akzeptieren würde, der nur irgendwo in Sicherheit rumliegt und nicht mit ihm die Angriffe. Das stimmt, ja. Ja, ansonsten würde ich denken, das Freefolk, also so wie ich es aktuell einschätze, ohne die Box, war es oder gab es nur extrem wenig Armeelisten, also 2 gefühlt, die vielleicht auf Turnieren ein bisschen mitspielen konnten, aber auch nicht wirklich um den Sieg. Ich denke, mit dieser Hero Box zusammen mit den Cave Dwellern und den Follower of Bone ist das eine sehr ernstzunehmende Turnierarmee. Mit viel Schlagkraft, Vor allem kann der Gegner oder können Gegner nicht irgendwie eine bestimmte Richtung beim Freefall mit dieser Heldenbox erwarten. Also es gibt dort keine Berserker-Builds oder Panik-Builds, ähnlich wie, also wie bei Lannister oder Starks, dass es dort, dass die Armee immer in eine Richtung geht, sondern das Freefall scheint mir jetzt extrem offen zu sein. Es kann alles entgegenkommen. Du hast gerade schon angesprochen, Turniere. Ich würde sagen, du hast jetzt die Möglichkeit für das Turnier bei euch ein bisschen Werbung zu machen. Wann findet das statt? Oh Gott, wann findet denn das statt? Gut. Müsste ich mal nachschauen. Irgendwann im Mai. Genau, am 25.05. findet das statt. Ja, am 25.05. vier Spiele, 40 Punkte, so das Übliche. Wir sind aktuell sechs fest angemeldete Spieler mit einer ganz guten Armeeverteilung. Also wir sind, es gibt zwei Lannister-Spieler. Ich glaube, ein Stark-Spieler, zwei Night's Watch-Spieler, ja. Und mich eben mit dem Freefall. Genau. Und ich sage auch nochmal, unser nächstes Turnier in Aachen ist am 23.06. Alle Turniere könnt ihr auf tabletopturniere.de finden. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass Turniere eine klasse Sache sind. Egal, ob man jetzt nur zum Spaß spielt oder auch gerne ein bisschen mehr überlegt. Ich würde einfach mal sagen, Turniere sind schon allein deshalb extrem lohnenswert, weil man an einem Tag viele Spiele gegen ja, es sind ja meistens vier Spiele, gegen vier unterschiedliche Gegner mit vier unterschiedlichen Armeen macht. So viel Varianz kriegt man normalerweise auf einem, ja, beim Spielenachmittag im eigenen Club nicht. Ja, ich glaube, wir können auch mal eine eigene Folge dazu machen, was alles teuer an Turnieren ist und wieso man da auf jeden Fall mal hingehen sollte. Auch wenn ihr das Spiel selber noch nicht spielt, dann weiß ich zwar nicht genau, wieso ihr diesen Podcast zuhört, aber wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr auch einfach mal bei so einem Turnier vorbeigehen und da, selbst wenn ihr euch nicht traut, direkt mitzumachen, was aber auch meist kein Problem ist, einfach mal Leute kennenlernen aus der Gegend. Sich das Ganze mal anschauen. Zumal die Community bei A Song of Ice and Fire sehr erwachsen und, also nicht vom Alter her, aber vom Reifegrad sehr erwachsen und sehr offen ist im Vergleich zu anderen Systemen. Das ist definitiv so. Das kenne ich schon von der Middle-Earth-Szene. Da sind auch wirklich fast ausschließlich nur echt coole Leute dabei. Vielleicht bis die Folge kommt. Ich komme ja momentan nicht so oft dazu, die Podcasts zu machen. Könnt ihr, es gibt ein relativ altes Video von der Hobbit Tabletop Liga, beziehungsweise mittlerweile HTL World, 10 Gründe, wieso man auf ein Turnier gehen sollte. Ich glaube, das stimmt genauso für A Song of Ice and Fire. Da könnt ihr tatsächlich mich auch mal auf YouTube begutachten. Wollen wir noch auf das große Turnier, das nächste große Turnier aufmerksam machen, in Dudenhofen am 20.06.? Ja, das hatte ich noch gar nicht gesehen. Also, das, ich meine, die meisten Spieler kommen ja eher aus dem westlichen Teil von Deutschland, aus den Ballungsgebieten. Ich denke, das ist dann wegen der Anfahrt deutlich attraktiver als viele andere Turniere. Das wäre südlich von Frankfurt, in der Nähe von Mannheim, wenn ich das richtig sehe. Ja. Am 20.06., da ist bei euch drüben, glaube ich, Feiertag. Ja, genau. Müsste der Donnerstag sein? Genau, das ist ein Donnerstag. Frohen Es Leichnam, gibt, oder? wie bitte? Frohen Leichnam? Ach, genau, Frohen Leichnam. Ja, stimmt, katholisch. Genau, es gibt 16 Plätze, 8 feste Anmeldungen und 18 Anmeldungen insgesamt schon. Also, das könnte, hat das Potenzial, das größte Turnier bis jetzt in Deutschland zu werden. Wenn ich mir so die Anmeldeliste anschaue, dann gibt es auch einen wunderschön bunten Mix an Fraktionen, die angemeldet sind. Also, ich denke, das wäre auf jeden Fall eine Reise wert. Ich werde auf jeden Fall da sein. Ja, ich muss mal gucken. Bei mir ist halt momentan familiär bedingt nicht so einfach, lange weg zu sein, aber es ist nur ein Eintagesturnier und es ist ja auch noch ein bisschen hin, also vielleicht geht da auch was. Und es ist ja relativ nah. Nee, nee. Auch nicht. Du hast auch schon 300 Kilometer, oder? Ja, auf der Karte sieht das immer deutlich näher aus, da Ja. auf dem Detail, als es tatsächlich ist. Naja. Also es Okay, dann. wär schön, wenn wir auf den Turnieren auch Zuhörer begrüßen könnten. Da würde ich mich zum Beispiel, also ich denke, wir beide würden uns da sehr freuen, wenn auch die Turniere wachsen würden, denn Turniere sind auch ein Element einer Community, die die Community wachsen lässt und die das Spiel bekannter macht und alles am Leben hält. Und wie gesagt, einige, glaube ich, haben so ein bisschen Angst vor dem Begriff Turnier. Wenn euch das nicht zusagt, denkt einfach, es ist einfach nur ein Hobbytreffen, bei dem am Ende eine Rangliste gemacht wird. Das ist wirklich von meinen Erfahrungen her total entspannt. Auch wenn es eigentlich darum, also, oder auch wenn es nebenbei darum geht zu gewinnen, aber auch Neulinge, also wir hatten auf Turnieren schon Leute, die hatten vorher gerade mal zwei Spiele gemacht und hatten auch super Spaß. Und es gibt auch nichts Besseres, um richtig in die Regeln reinzukommen. Ich wollte gerade sagen, nirgendwo ist die Lernkurve steiler als auf Turnieren, weil man, also auch selbst von sehr erfahrenen Spielern bekommt man Ratschläge, man wird nicht einfach nur eingestampft, man kriegt wirklich sehr viele Ratschläge hier, mach doch das, da wäre das und das gut gewesen oder bau deine Armee vielleicht so und so um oder kauf dir das als nächstes. Also ich denke, man kriegt da sehr viel Ratschläge, sehr viel Hilfe und lernt sehr schnell besser zu spielen. Dann würde ich sagen, ist es auch für heute gut. Ich glaube, wir sind angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Es kommt dann wieder Intro und Outro dran. Und ja, ich hoffe, dass das Report dann demnächst häufiger anzutreffen ist. Das hoffe ich auch. Es ist eine wunderschöne Armee. Ich habe gerade die ersten 116 Figuren komplett fertig bemalt und ich kann euch sagen, die Minis sind Hammer. Also das Freefolk hat wunderschöne Sculpts. Kauft es euch. Spielt es. Habt Spaß damit. Dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen Abend. Marcel, auch dir einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Uiuiui, das war mal wieder eine sehr lange Folge. Vielen Dank für alle, die bis hierhin mitgehört haben. Ich hoffe, es war trotz schlechterer Soundqualität erträglich und würde mich natürlich sehr über eure Meinung freuen. Einmal zur Freefolk Hero Box 1 oder zum Freefolk allgemein. Habt ihr schon Erfahrungen? Es spielen ja momentan recht wenige, es werden aber mehr, so wie ich das mitbekomme. Und ich freue mich auch schon auf mein erstes Spiel gegen das Freefolk. Wenn ihr Kommentare habt, wie gesagt, immer gerne per Facebook oder auch per Mail, im Blog, wo auch immer. Und vor allem würde mich natürlich auch interessieren, was ihr von dem Gesprächsformat haltet. Wir sind uns ab und zu noch etwas ins Wort gefallen. Ich glaube, daran kann man noch arbeiten. Aber allgemein, was ihr davon haltet, dass ich mir Gäste einlade und wie die Gesprächsinteraktionen dann waren, besonders da würden mich Kommentare freuen. Bis zur nächsten Woche.